Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Und wenn er freigesprochen wird, was mache ich dann? Es war richtig, dass Sie gegen ihn ausgesagt haben. Das war der Beginn Ihres neuen Lebens. Stehen Sie dazu. Mir zittern die Knie schon im Sitzen, verdammt. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Günther Sonnack wird freigesprochen. Schwarze Hochzeit. Kriminalhörspiel von Michael Molzner. Regie Burkhard Ax. Sie sind selbst schuld. Hätten Sie mal mehr rausgelassen. Hätten Sie mal richtig ausgepackt. Ich habe alle Fragen beantwortet. Sonnack ist ein gewalttätiger Berufsverbrecher. Das war gefragt. Darum drehte sich die Verhandlung. Und Sie waren seine Freundin. Mit Sicherheit haben Sie alle mal mitgekriegt. Und seien Sie mal am Rande. Sonnack schirmt seine Bräute ab. Sie waren nicht Bräute, Sie waren die Braut. Ich habe eine Theorie über Sie. Interessiert Sie das? Oui, Cappuccino. Ja, klar. Danke. Hey. Hören Sie mal auf. Sie hatten eine gute Zeit mit Sonnack. Aber irgendwann wurde der Mann ihnen unheimlich. Er muss irgendwas getan oder auch nur geplant haben, das sie nicht mehr mittragen wollten, verstehen Sie? Ihr Gewissen hat sich gemeldet. Und sie sagten sich, Finger weg, sonst verbrenne ich sie mir. Wollen Sie mir nicht verraten, wie ich richtig liege? Sagen Sie mir einfach nur heiß oder kalt. Warm. Zucker oder Süßstoff? Süßstoff. Es ist also etwas geschehen. Oder es wurde irgendwas vorbereitet, ein Verbrechen. Da dachten Sie bei sich? Oh, ich will Ihnen nichts in den Mund legen. Sagen Sie mir doch ganz einfach, was Sie dachten. War eben heavy, war too much. Worum handelte es sich? Das wüssten Sie wohl gern. Morgen. Im Fall Sonnen. Schon wieder. Also mal nichts anderes. So, unser Sorgenkind wurde freigesprochen, höre ich. Ja, richtig. Und Sie strahlen über alle vier Backen? Oh, der Freispruch hat seine Vorteile. Wohl übergeschnappt, Krieger. Nein, das hoffe ich nicht. Nein, keine Störung, bitte. Na, dann entwickeln Sie Ihre Auffassung mal. Darf ich bitten? Nach dem Prozess gegen Sonnack, wie der ausging, das weiß ja hier wohl jeder, ne? Da unterhielt ich mich nochmal ausführlich mit der Zeugin. Die Ärmste wird Bammel haben. Das Entscheidende ist, ich habe Sonnack während des Gesprächs als Berufsverbrecher bezeichnet, als gewalttätig, gefährlich. Und sie hatte daran nichts auszusetzen. Dann kann sie uns mehr erzählen als im Prozess? Genau. Genau, das glaube ich nämlich auch. Die Frage ist nun, kommt Sonnack auf diese Idee? Oder? Müssen wir nachhelfen? Was sind wir für böse, böse Menschen? Ja. Vielleicht ist Nachhilfe gar nicht nötig. Nachtradio. Wolfsmilch und Königswasser. In my solitude. An. Ja. Und beruhige deinen Sohn. Vor Günther habe ich keine Angst. Bleib bei deiner Mami. Mach ihr Mut. Herr Kommissar Krieger, Es gibt eine Lösung für Ihr Problem, aber nur eine. Selbsttötung? Nicht ganz so drastisch. Wieso hängen überall Aquarelle? Sowas fertigen die Kollegen zur Entspannung. Die Behörde ermutigt Hobbys mit Niveau. Ja, bitte? Frau Langbauer, darf ich Ihnen meinen Chef vorstellen? Er verdient noch mehr als ich. Und das ist Kriminalkommissarin Meier-Schlehenbusch. Guten Tag. Herr Kriminaldirektor. Schön, dass Sie da sind. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Was darf ich Ihnen kommen lassen? Kaffee, Tee? Egal. Hallo, Frau Müller. Bitte 4 Tassen Kaffee, bitte. Ja, wie? Kein. Nicht. Ja. Tut mir leid. Ja, ich weiß nicht, ob unser Herr Krieger Ihnen schon das Nähere erläutert hat. Oh, ich wollte Ihnen natürlich nicht vorgreifen. Sonnack werden Sie nur auf eine Art los. Arbeiten Sie mit uns zusammen. Wir verzieren ihm die Aussicht mit schwedischen Gardinen. Dann wissen Sie, wenn es nass auf dem Balkon klappert, es ist der Revierkater. Und Ulf weiß es dann auch. Ulf? Frau Bauers Sohn, 12 Jahre alt. Oh, ja. Ulf ist das schwächste Glied in der Kette. Er braucht unseren Schutz am meisten. Deshalb sollten wir zuerst an ihn denken. Und wenn Sonnack mir draufkommt? Wie sollte er? Der sagt mir für immer Gute Nacht und auf keine schöne Art. Ja, wir sind ja auch. Ihr habt Nerven, mir euer Problem aufzuladen. Was wissen Sie denn von unserem Problem? Nicht so viel, wie Sie meinen. Sie sind bis jetzt nicht ganz aufrichtig gewesen, Frau Bauer. Vor einem normalen Mann, einem Angestellten oder Beamten oder braven Facharbeiter, da hätten Sie nicht solche Angst. Sie sind sich so klar wie wir darüber, dass Sonnack eine Unterweltfigur ist. Der verdient sich seine Brötchen mit Straftaten. Seit wann wissen Sie davon? Was wird das, ein Verhör? Ach, niemand will Sie da hineinziehen. Es ist immer dasselbe mit Zeugen aus dem Milieu. Sie haben Angst auszupacken, weil sie die Rache der bisherigen Komplizen fürchten. Das Imperium schlägt zurück. Und andererseits sich natürlich fragen, ob sie sich nicht selbst belasten und sehenden Auges in den Rachen der Justiz hineinwandern. Finde ich toll, wie Sie meine Lage überblicken. Wenn Sie nicht gerade einen Mord begangen haben, droht Ihnen von uns nichts. Wer mit uns kooperiert, der darf auch mit unserem Verständnis rechnen. Er hat mich ein paar Mal mit ins Ausland genommen, auf seinem Motorrad. Ja, und weiter? Unterm Sattel ist ein Fach für Reparaturwerkzeug. Da saß ich drauf. In dem Fach hat er Waffen mit nach Deutschland eingeschmuggelt. Was er damit gemacht hat, weiß ich nicht, verscheuert vermutlich. Aber natürlich sage ich mir, wenn mit so einer Waffe geschossen worden wäre... Ja? Ja? Ja, wenn jemand umgekommen wäre und ich hab drauf gehockt wie eine Glucke auf den Eiern... Hab's mit ausgebrütet, sozusagen. Was das, was Sie, wie sagten Sie, als heavy empfanden, als too much? Überführt ihn. Aber lasst mich bitte aus dem Spiel. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Nee, so einfach kommen Sie nicht raus. Sie haben sich nun mal mit dem Mann eingelassen. Ich bin eine britische Maid und in großer, großer Not. Helft mir, ihr Herren. Was? Wie bitte? Die Märchen, die ich meinem Sohn zurzeit vorlese, spielen in England. Das Polizeipräsidium ist kein Märchenschloss. Moment mal. Was kriegt die Maid in dem Märchen für eine Antwort? Sie hat sich an den nächstbesten Pilger gewandt. Er ist ganz unscheinbar. Aber als er seinen Umhang abtut, steht er in der Rüstung eines Ritters der Tafelrunde da. Und als er sein Schwert zieht, ist es Excalibur, dem keine Macht der Erde widersteht, auch der Drache nicht. Das können Sie nicht von mir verlangen, das dürfen Sie nicht, Herr Kommissar, auch wegen Ulf nicht. Er braucht seine Mutter. Die Frau gefällt mir. Ja? Die ideale Vertrauensperson. Eine VP ohne Charakter schadet oft mehr, als sie nützt. Sie müssen den Druck verstärken. Ja. Ja, das versuche ich. Ich versuche es. Frau Bauer! Frau Bauer, so warten Sie doch! Ich bin schlimmer dran als vorher. Wie konnte ich mich euch anvertrauen? Wie konnte ich nur so blöd sein? Wir wollen ja auf Sie aufpassen. Geben Sie uns bloß die Gelegenheit. Auf euch selber passt ihr auf. Auf eure Gehälter und Pensionen und Urlaubsansprüche. Damit seid ihr zu 90% ausgelastet und für die Kundschaft bleibt nur der schäbige Rest. Also, das klingt aber jetzt ganz nach Sonnack und seinen Kreisen. Ja, und damit euer Alltag nicht gar zu trist wird, tapeziert ihr euch die Wände mit bunten Aquarellen. Oder wenn wir kegeln gehen, dann heißt es, wir sind Banausen. Wenn wir malen, ihr habt wohl nichts Besseres zu tun. Oh. Was erwarten Sie eigentlich von uns? Wunder? Schutz. Schutz erwarte ich vom Schutzmann. Lauf rasch zwischen den Gärten durch, Ulf. Wenn ich bei dir bin, tut er dir nichts. Ab und rein, so schnell du kannst. Sag der Omi Bescheid. In 2 Minuten bin ich zu Hause. Verschwinde! Warum schickst du den Jungen weg? Ich mag den Jungen. Hey, sprichst du nicht mehr mit mir? Ich habe mir schon öfters gedacht, jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn es so früh dunkel wird und er ganz allein vom Sport heimkommt, wie leicht passiert einem Kind etwas. Es wird angefahren, sagen wir mal, und der Fahrer haut ab, fertig. Das Kind ist tot und der Fahrer wird nie gefasst. Sogar wenn man ihn fasst, passiert ihm nichts. Es war ein Unfall. Oder deine Mutter, sie ist eine alte Frau. Ein Knochenbruch kann schon das Ende bedeuten. Mich beschäftigt das. Dich nicht? Wenn eine Gerichtsverhandlung dir nicht reicht, ich zeig dich auch ein zweites Mal an. Wenn meine Schulter verletzt ist, kriegst du die nächste Strafanzeige und dazu eine Klage auf Schadensersatz. Ich leg mich ins Sanatorium und du zahlst. Ganz froh sein, dass es nur die Schulter ist und nicht der Kopf. Danke für Ihren Anruf. Sie sollen auch etwas davon haben. Er bedroht jetzt Ulf und meine Mutter. Mich hat er mit seiner 500er angefahren und gegen eine Mauer geschleudert. Angebrochenes Schlüsselbein. Gibt es Augenzeugen? Kaum. Es war bereits dunkel. Sie werden den Mann nur auf eine Art los. Ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Gleich kommt der Pfleger und verpasst mir noch eine Spritze. Mein Gott, Sie haben erst Ruhe, wenn Sie sich klar für eine Seite entscheiden. Sie lassen nie locker, was? Sonnak wird nicht locker lassen. Er kann nicht dulden, dass ihm Niemandsland zwischen den Fronten pendeln. Mal zu Justiz halten und mal zu ihm. Sie wissen zu viel. Er muss sie umlegen oder auf andere Art sicherstellen, dass sie nie wieder gegen ihn aussagen. Sie bauen mich so richtig auf. Ah. Wäre ich Ihnen doch nie über den Weg gelaufen. Sie haben mich angerufen, nicht ich Sie. Ja, weil ich blöd bin. Verschwinden Sie wieder. Sie zitieren mich also ins Krankenhaus, bloß um mich rauszuschmeißen? Ja, hauen Sie ab. Sie gehen mit mir um wie mit Sonnak. Beide können wir nicht wissen, wo wir mit Ihnen dran sind. Was wollen Sie eigentlich letzten Endes? Sich interessant machen? Der eine fährt mir die Schulter kaputt. Der andere pöbelt mich an. Ich mache irgendwas falsch. Das ist richtig. Und, ist sie schwer verletzt? Nur an der Schulter, ist nicht so. Ich möchte auch nicht in ihrer Haut stecken, das ist doch gut. Bevor ich wie üblich eröffne und in die Routine einsteige. Was Neues von unserer Vertrauensperson, Herr Krieger? Noch ist sie es leider nicht. Können Sie noch etwas Druck geben? Hat wenig Sinn, wenn wir uns von der Dame hinhalten lassen. Führungswillen muss ich spüren. Was erwartet sie? Ich habe zu verstehen gegeben, dass Sonnak sie vielleicht umlegt, wenn sie die unsichere Kantonistin bleibt. Kann sie das glauben? Ohne, dass wir ihr die ganze Wahrheit... Keine Störung. Ja, vielleicht weiß sie mehr von der Wahrheit als wir. Sagen Sie ihr, dass ich zurückrufe. Doch, ich denke, sie hält es für möglich. Worauf warten Sie dann? Dass die Angst nachlässt. Armes Persönchen. Na, wer ist schon auf Rosen gebettet? Sind wir es? Ich komme zu Punkt 1 unserer Tagesordnung. Entschuldigen Sie. Ich habe ein bisschen Angst. Können Sie mich ein Stück weit begleiten? Ich glaube, ich werde verfolgt. An sich gern, aber ich bin schon zu spät zu meiner Verabredung. Tut mir leid. Scheiße. Du allein unterwegs? Bring dich heim. Nicht, dass jemand dich belästigt. Ich finde den Weg allein. Bin schwer enttäuscht von dir. Hast mich doch anzeigen wollen wegen dem Schulterchen. Aber bis jetzt hat sich die Kripo nicht sehen lassen. Ich habe noch keine Anzeige gegen dich erstattet. Warum drohst du es an, wenn du dann doch Manschetten kriegst? Was willst du von mir? Verschwinde! Graue Töne aus deinem niedlichen Mund. Halt dich an deiner neuen Freundin fest und nicht an mir! Alte Liebe rostet nicht. Lass mich los oder ich schreie! Woher weißt du von der neuen Freundin? Es spricht sich rum. Wer spricht? Ich habe es gehört und fertig. Lässt du mich bitte los? Ich fang gleich an zu brüllen. Mach's mir. Wenn du wieder nüchtern bist und ich es selber will, dann vielleicht kannst du dir anfragen. Mach es mir. Nein! Ich werde aus dir nicht schlau, Mädchen. Du hast mich noch nie verstanden, wirst du auch nicht. Ach, geht's auf. Mach's dir selber. Mach du es dir selber! Trink aus und dann nimmst du eine Tablette. Er ist nichts weiter, Mutter. Ich beruhige mich gleich. Was, wieder der Günther? Hat der Vogel sein Futter bekommen? Klar. Soll ich den Kommissar Krieger anrufen? Nein, nein. Lass mich nur einen Moment still hier sitzen. Ich komm dann gleich. Mach das Licht aus, bitte, Mutter. Wenn du dich hinlegen willst, ich deck dein Bett auf. Ich komm gleich. Einen Moment, bitte. Komm, Ulf. Die Mami möchte sich ausruhen. Okay. Oh, mein Gott. Was ist denn noch? So geht das nicht weiter. Auch wegen dem Jungen nicht. Er spürt doch, dass etwas vorgeht. Hallo, sind Sie Sonnags neue Freundin? Silvia Holzmacher. Ich bin die Jessica. Ich habe von Ihnen gehört. Der bleibt seinem Typ treu, was? Sie sehen mir sehr ähnlich, Fräulein Holzmacher. Er steht auf blond und blaue Augen. Und lange Beine. Sie haben längere als ich. Hoffentlich auch ein dickeres Fell. Ich wünsche es Ihnen. Wieso? Er ist doch ganz lieb. Dann achten Sie darauf, dass sich das nicht ändert. Tag, Günther. Ich red eben mit deiner neuen Freundin. Sie ist unwahrscheinlich nett und sagenhaft hübsch. Danke. Silvia, oh. Ich darf doch Silvia sagen. Aber bitte. Hätten Sie was dagegen, wenn ich noch einmal mit ihm tanze? Zum Abschied sozusagen. Danach gehört er ganz Ihnen. Er ist sein eigener Herr. Oder gibst du mir einen Korb, Günther? Wartest du bitte so lange am Tisch, Silvia? Ich lauf dir nicht weg. Danke für dein Verständnis. Also dann, komm. Was soll das? Was willst du hier? Ärger? Sag nichts. Ich will einfach nur tanzen. Jessica. So wie früher. Also gut. Dann wie früher. Wie tanzten Sie denn? Offen oder eng? Je nach der Musik. Mehr als ein Tanz? Wesentlich länger. 15 oder 20 Minuten. War Fräulein Holzmacher nicht beleidigt? Das hat ihr nichts genützt. Gefühle hat man, ob sie nützlich sind oder nicht. Oder regeln Sie Ihren Gefühlshaushalt vielleicht nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung? Warum so gereizt? Wer ist gereizt? Ich dachte, Sie freuen sich. Es war Ihr Vorschlag. Wie hatten denn Sie sich eine Kontaktaufnahme gedacht? Dass wir es im Einzelnen absprechen. Und wenn Sie vorher gewusst hätten, dass ich ins Galaxy gehe? Was hätten Sie getan? Sich dazugesetzt? Es ist durchaus zu erwägen, ob man eine Vertrauensperson in einer gefährlichen Situation nicht unauffällig abschirmt. Eine was? Eine Vertrauensperson, eine VP. Jetzt will ich mal was fragen. Wie steht es mit dem Vertrauen zwischen uns beiden? Worauf wollen Sie hinaus? Ich muss mich auf Sie verlassen können. Ein falscher Zug von Ihnen und ich bin tot. Hansmann, es ist nicht das erste Mal, dass ich den Einsatz einer VP kontrolliere. Wie viele VPs haben Sie überlebt? Ja, ich habe schon verstanden. Ich war nur einen Moment lang geschockt, dass Sie so ganz ohne Rückendeckung losmarschiert sind. Wir wollen Ihnen doch helfen. Dazu sind wir da. Als erstes müssen wir eine solide konspirative Infrastruktur zwischen uns aufbauen. So viele Fremdwörter, da wird mir ganz schwummrig. Das ist ganz einfach. Sie bekommen eine Telefonnummer. Da erreichen Sie mich rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Offiziell meldet sich eine Hotelrezeption. Reservierungen werden natürlich nicht entgegengenommen. Das Hotel ist dann langfristig ausgebucht. Ihr gebt euch mehr Mühe, als ich dachte. Nur wenn es sich lohnt. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme benutzen wir Decknamen. Wie wollen Sie heißen? Der Deckname muss unverdächtig sein. Ich denke an Ihr Märchenbuch. Sie sind die englische Maid, unverschuldet in Not geraten. Ich wäre dann Herr Ritter und Herr Drache ist, na, wer? Raffiniert. Hauptsache, Sie merken sich das alles. Das werde ich wohl eben noch schaffen. Treffpunkt, wenn nichts anderes vereinbart wird, bleibt der See. Wir begegnen uns wie zufällig beim Spaziergang. Sie gehen immer im Uhrzeigersinn, nicht umgekehrt. So kommen wir uns entgegen und machen dann Halt, wo wir unbeobachtet sind. Und für Vogelfutter sorge ich schon. Man soll ihnen eigentlich nichts geben. Es stehen überall Verbotstafeln. Drum mache ich das ja auch. Sie könnten ja verhaftet werden. Eine Prise Salz, Pfeffer, Paprika, komme. Auf kleiner Flamme. Da steht wieder jemand auf seinen eigenen Ohren. Ich komme! Das ist aber eine Überraschung. Ich bin mit deinem Sohn auseinander, nicht mit dir. Tag. Hörst du die Kaffeemaschine an? Ich habe Kuchen mitgebracht. Zu Hause ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Diese elenden Sonntagnachmittage. Günther ist aber nicht da, Jessica. Ich habe ihn zum Fußballfahren sehen. Darum besuche ich dich. Oh, meine Mutter nervt vielleicht. Die erzieht nicht nur Ulf, die will auch aus mir noch einen besseren Menschen machen. Weil du bis Mittag im Bett liegst, vermutlich. Und dann vorm Fernseher sitzt, statt dir einen neuen Freund zu suchen. Ich hab an jedem Finger 10. Oder glaubst du, mir pfeift keiner mehr nach? Aber du willst deinen Sonntag lieber mit mir verbringen. Alles klar. Manchmal möchte man sich aussprechen. Geht dir das nicht auch so? Eigentlich wollte ich jetzt kochen. Freundschaft zählt auch, nicht bloß Liebe. Günther hat Silvia Holzmacher mit zum Fußballplatz genommen. Ich weiß. Ich sag doch, ich hab ihn gesehen. Ach, er dich auch? Sicher. Denk schon. Ist er eigentlich glücklich? Wie bitte? Ob er glücklich ist. Das interessiert dich? Warum nicht? Logisch. Und du? Oh, fühl mich sauwohl, war nie besser drauf. Bleibst du zum Essen? Nee, ich esse zu Hause. Aha. Weil nämlich Günther zum Essen heimkommt. Wer will was von Günther? Wenn der kommt, bin ich schon wieder weg. Sie sind mit dem Hotel Excelsior verbunden. Unsere Rezeption ist leider nicht besetzt. Sie können aber gern eine Nachricht hinterlassen. Wir werden Sie zuverlässig an den Gast weiterleiten, den Sie uns nennen. Sprechen Sie bitte nach dem Pfeifton. Ich bin die englische Maid und habe eine Nachricht für Herrn Ritter. Ja, also diese englische Maid für Herrn Ritter. Ich fahre mit Herrn Drache für einige Tage ins Ausland. Urlaubsreise ist es nicht. Herr Drache will. Er will etwas abholen. Dabei soll ich ihm behilflich sein. Ja, das war die englische Maid für Herrn Ritter. Blitzkonferenz, liebe Freunde. Wo ist Krieger? Er ist direkt betroffen. Bei Europol in Den Haag. Schreck das nach. Aber wir kommen auch allein klar. Die englische Maid hat eine Nachricht an Krieger abgesetzt. Sie ist auf Auslandstour mit Herrn Drache. Wir wissen von früheren Reisen dieser Art und dass Drache sie nutzte, um Faustfeuerwaffen schwarz einzuführen. Mein Vorschlag, wir geben eine unbestimmte Fahndungsmeldung an alle Straßengrenzposten. Sie sollen Motorräder verstärkt kontrollieren. Dann werden Draches Pistolen beschlagnahmt. Das ist nicht in unserem Sinn. Er muss seinen nächsten Coup durchziehen. Wie sollen wir ihn sonst überführen? Die Bande versammelt sich in der Stadt. Ein Überfall steht bevor. Man wartet nur noch auf unregistrierte Pistolen. Drache will sie beibringen, wird aber ertappt. Große Verwirrung in der Bande, Angst. In dieser Situation wird in der Szene das Gerücht ausgestreut, dass mehrere unregistrierte Ballermänner billig zu haben sind. Herrgott nochmal, ich habe ihn doch aus... Ja, stellen Sie bitte. Stehen solche Waffen denn zur Verfügung? Ich wusste das nicht. Wir haben soeben präpariert und legendiert. Jede kriegt einen eigenen, glaubwürdigen Stammbaum. Und wo finden wir einen Verkäufer, der einer durch Draches Verhaftung verunsicherten Restbahn der vertrauenswürdig erscheint? Na, im Knast. Wo sonst? Ja, wenn er sitzt, wie kommt er dann an Waffen? Und wie kommt er frei? So. Ja, frei kommt er, weil wir für einen Hafturlaub sorgen. Eventuell für eine vorzeitige Entlassung. Und die Waffen hat er vor Jahren versteckt. Jetzt muss er verkaufen, um an Barmittel zu gelangen. Das hört sich ganz gut an. Könnte es gehen. Also Kollege Krieger verlässt sich ganz auf die englische Maid. Dass sie uns informiert, wo die Bande das nächste Mal zuschlägt. Und wir mit einem Zugriff alle kassieren. Sonak vollen Spielraum zu lassen, um die Bande Haupt zu nehmen, ist die zweitbeste Lösung. Aber wir müssen der Bande die Gelegenheit zum Überfall geben. Wenn wir sie nicht in Flagranti erwischen, dann geraten wir in Beweisnot. Nach meinem Szenario wird die Bande durch Sonaks Verhaftung erst einmal kopflos gemacht. Beim Überfall müssen dann Waffen verwendet werden, die wir genau kennen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Die Nachteile aber auch. Sie gehen noch davon aus, dass einzelne Bandmitglieder singen und Sonak belasten. Wie weisen wir ihm denn sonst die Regie bei den früheren Überfällen nach? Tja, also, naja, ich bin für Führung durch Konsens. Stimmen wir ab? Papiere bitte. Ja, herzlich gern. Moment. Das ist mein Pass. Na los, Jessica, beeil dich, der Herr hat noch andere Aufgaben. So, bitte, beide Pässe. Ja, dann fahren Sie mal rechts ran und warten Sie. Der macht eine Fernabfrage. Der Zentralcomputer darf ihm nichts verraten, was ihn stören könnte. Drucken Sie doch die Maschine mal auf zur Fahrzeugkontrolle. Bin gleich wieder da. Ich mache das mit einem Kollegen zusammen. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was machen wir? Durchstarten? Dann muss ich sie vorher abknallen. Läuft sonst nichts. Helm runter. Was? Schnell den Helm ab und schüttel dein Haar aus. Stell dich so hin, dass sie Stielaugen kriegen. Na los, mach sie an. Was hast du vor? Meiner Braut ist nicht gut. Sie müsste sich einen Moment hinlegen. Lässt sich das machen? Sie haben doch ein Behelfsbett für solche Fälle. Unbefugte Personen in Diensträumen, tja, da müssen... Ah, da müssen wenigstens zwei Beamte dabei sein. Ja, das ist einzusehen. Ich warte inzwischen geduldig. Sie brauchen sich nicht zu beeilen. So, das ist jetzt unser Ruheraum hier. Ja, Fräulein, wir haben Freund richtig verstanden? Viel misszuverstehen gab es wohl nicht. Sie wollen Ihre Kleider vielleicht in den Spind hängen. Hier ist er. Die Angeln müssen mal geschmiert werden. Ja. Ja, sollen wir dann rausgehen oder dürfen wir ein bisschen zuschauen? Geht raus. Ich ruf euch, wenn ich soweit bin. Okay, machen wir. Bis gleich. Bis gleich. Scheiße. Tut mir das leid. Oh Gott, es tut mir wirklich leid. Ich kann mich noch nicht mal entschuldigen. Ich bin ganz sicher, ich schwör's Ihnen, wir haben nichts damit zu tun. Sie machen sich was vor. Ein Dutzend Mal war ich mit Sonak im Ausland und nie sind wir bei der Einreise kontrolliert worden. Kein Mensch denkt an Pistolen, wenn er Jessicas hübschen Arsch sieht. Darauf hat sich Sonak immer verlassen. Er muss sich fragen, was diesmal anders war. Ich weiß... Ach Gott, nochmal, ihr spielt Kegel mit meinem Kopf. Der Einsatz muss abgebrochen werden. Es gibt halt Zöllner mit einem sechsten Sinn. Ja, oder die Sterne standen an dem Tag ungünstig. Ich schaffe da Klarheit, ich verspreche es Ihnen. Vor allem will ich wissen, wie komme ich aus dieser Scheiße wieder raus, in die ihr mich reingestoßen habt. Ich bestreite, dass wir Sie da reingestoßen haben. Davon wüsste ich. So, ich darf die Konferenz eröffnen mit der Mitteilung, dass Kollege Krieger anscheinend eine Bombe für uns hat. Ja. Die englische Maid berichtet, dass bei der Wiedereinreise an der Zollstation eine Durchsuchung angedroht, aber nicht durchgeführt wurde. Wieso nicht? Sonak hat die Zöllner bestochen. Deutsche Beamte? Häufig läuft so etwas über die Schiene Edelnutten. Verstehe ich das richtig? Sonak hat den Zöllnern die englische Maid angeboten? Korrekt. Er konnte damit eine Durchsuchung vermeiden. Aber für die englische Maid ist es trotzdem eine Katastrophe. Meines Erachtens ist sie verbrannt. Sie vermutet das übrigens auch selbst und ersucht dringend um Abbruch des Einsatzes. Ja, nicht gleich das Kind mit dem Bart ausschütten, ja? Die Supermarktbande versammelt sich in der Stadt. Herr Sonak hat zwei Pistolen eingeschmuggelt. Ja, jetzt erfahren wir, es sind zwei unregistrierte Faustfeuerwaffen in den Händen. Trotzdem müssen wir zuerst an die Vertrauensperson denken. Sie ist doch nicht ein bloßes Beweismittel, sie ist eine Staatsbürgerin. Wir sind für Sie da, nicht umgekehrt. Formell ist das richtig. Laut Dienstvorschrift... Bei allem Respekt vor der Dienstvorschrift. Ein Ganovenflittchen ist mit einer unbescholtenen Staatsbürgerin nicht gleichzusetzen, nicht in meinem Buch. Ich verstehe, Kollegen Krieger. Ich verstehe ihn sogar sehr gut. Aber auf der anderen Seite stehen nicht bloß ein paar Eierdiebe. Wir haben es mit einer Bande zu tun, der wir ein paar Raubüberfälle nachweisen wollen. Außerdem haben wir das erste Mal eine Quelle im Inneren der Bande. Von morgen gar nicht zu reden. Was denkt denn hier überhaupt noch irgendjemand wie ein Mensch? Du seid ja alles schon Computer geworden! Das brauchen wir uns von dir nicht an den Kopf werfen zu lassen! Dann schließt euch einfach Sonak an und überfallt Supermärkte! Verdient auch mehr! Und das aus allen Zwickmühlen raus! Verdammte Scheiße, ich hab satt! Das Leben einer VP ist dann bloß noch eine von den Petitessen, die im Alltag mitlaufen, was? Wie schön, dass einer von uns solche Worte findet. Wie wahr ist das alles, lieber Krieger? Und wie bitter nötig haben wir es, uns immer wieder bewusst zu machen, der Mensch zählt. Bei allem Eifer für die Sache, allem Einsatz. Was zählt, ist der Mensch. Der Bürger ist es, der im Mittelpunkt unserer tagtäglichen Anstrengungen steht. Jawohl, auch die Gangsterbraut. Was nicht heißt, dass ich von dieser Charakterisierung unserer VP begeistert wäre. Die englische Maid ist nicht vorbestraft, möchte ich bei dieser Gelegenheit betonen. Sie ist im Sinne des Gesetzes unbescholten. Nein, ich möchte jetzt bitte nicht gestört werden. Bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, lieber Krieger. Die Nutzanwendung scheint mir allerdings nicht auf der flachen Hand zu liegen. Abbruch des Einsatzes? Gut und schön. Aber wird nicht die englische Maid erst recht verdächtig, wenn sie just in diesem Stadium, so kurz nach dem beklagenswerten Vorfall an der Grenze, abgezogen wird? Oh, Sonnack muss sich fragen. Warum wurde ich angehalten? Meine, wer hat da gesungen? Der englischen Maid vertraut er. Sie glaubt das nicht. Ihr fehlt der Überblick. Sie hat sich für Sonnack prostituiert. Kann ein Mensch mehr tun? Er wird an Verrat denken, möglich. Aber niemals die englische Maid verdächtigen. Wir haben schon geschlossen. Oh, mein Freund und ich erwarten überraschend Gäste und haben rein nichts, was wir vorsetzen können. Ich bin bei der Abrechnung. Die Kasse ist zu. Eintippen können Sie morgen. Hauptsache, Sie haben Ihr Geld. Und wir die Getränke. Ich kriege Probleme, wenn ich nach Ladenschluss noch was abgebe. Die Konkurrenz sieht das nicht gern. Und wenn ich die Sachen durch den Hintereingang rausbringe? Sie machen einem das Nein-Sagen schwer. Also schön. Sagen Sie Ihrem Freund, er soll Sie am Personaleingang erwarten. Sonnack will eine schwarze Hochzeit mit ihm feiern. Was soll das sein, schwarze Hochzeit? Indem er sie zum Ausbaldowon schickt, bindet er sie in seinen linksen Kuh mit ein. Damit will er sie für immer an sich ketten. Mit einem Ehering. Nur noch ernster, todernst. Schwarz nennen wir das. Ausbaldowon soll ich? Sie haben es bereits getan. Was bitte, Herr Kommissar? Ach Gott, sind Sie denn wirklich so naiv? Verarschen Sie mich nicht. Sie haben die rückwärtigen Räume des Supermarktes betreten, wo normalerweise kein Kunde hinkommt. Na und? Hat Sonnack Sie denn nicht hinterher befragt, wie es dort aussieht? Ob Monitore angebracht sind, wie viele Pförtner rumhocken, ob hinter Glas oder sonst wie? Ob Sicherheitsfiguren rumstehen und Kontrollen machen und wenn ja, ob sie Waffen tragen und so weiter? Das klingt so, als ob Sie damit rechnen, dass er den Supermarkt überfällt. Hat er? Hat er was? Sie nach den Sicherheitsvorkehrungen im nicht öffentlichen Teil des Supermarktes Vita 2000 befragt. Er hört mich gern quatschen, es lenkt ihn ab. Wovon? Seiner Migräne. Er hat manchmal Schädelweh, dass er einem leid tun kann. Was ließ er sich von Ihnen berichten? Oh, was schon. Ich glaube nicht, dass es reicht, wenn man mal die Freundin durchschickt und die nicht mal weiß, wonach sie überhaupt Ausschau zu halten hat. Das ist doch abwegig. Oder hat sie einem Loyalitätstest unterzogen. Ob ich zu ihm halte, wenn er abends noch Lust auf einen Whisky hat und die Flasche leer ist? Ob Sie reif sind für den Beitritt zur Supermarktbande? Das ist der wahre Herzenstakt, mir das frisch weg vor den Kopf zu knallen. Sie haben tatsächlich keine Ahnung? Millionenbeute und 3 Tote. War es nicht so? 4 Tote. 3 Angestellte und 1 Kunde. Ich muss mich hinsetzen. So furchtbar erschrocken können Sie doch aber nicht sein. Wieso sagen Sie mir das erst jetzt? Ich durfte Sie nicht früher informieren. Mir scheißegal, was Sie dürfen. Ich spreche nicht von meiner Pflicht der Behörde gegenüber, sondern von meiner moralischen Verpflichtung als Einsatzleiter. Moralisch soll es gewesen sein, mir das zu verschweigen? Ich hatte dafür zu sorgen, dass Sonnack Ihnen nichts anmerkt. Ja, aber jetzt soll ich locker in seine Wohnung spazieren und so tun, als ob nichts wäre? Tja, das ist ein Problem. Oh. Ja, also was nun? Wollen Sie informiert werden oder nicht? Oder ist es egal, weil ich sowieso alles falsch mache? Auf zum Druck, Männer! ist auch genug Paprika drin, Frau Sonnack. Mehr als in deiner Hose, Freddy. Nimmst du zweimal, wenn ich feig sage? Ey, wo es brennt, muss gelöscht werden. Mit Bier und Körnchen. Stell mir das Bier gleich her, Jessica. Hey, du bist doch hier die Hausfrau. Mich kommandierst du nicht rum. Muss immer das Fräulein aus besseren Kreisen spielen, ne? Und du immer den Duden, der sich bloß stark fühlt, wenn er Mädels scheucht? Hey, du fängst dir gleich eine ein. Pass auf, dass du keine fängst, Freddy. Hey, ihr quatscht beide zu viel. Schluss jetzt. Duftet wie Götterspeise, Mutti. Ja, du wartest aber. Schluss jetzt, oder was? Hast du zu viel getrunken, Kumpel? Schluss jetzt, oder was? Hör auf meine Hände. Wer ist hier besoffen? Ich nicht. Was habe ich in der Hand, Freddy? Gar nichts. Und jetzt? Hey, weg mit der Pistole! Das gibt's hier nicht, Günther. Ey, das war nur ein Witz, ey. Brauchst Abkühlung, Freddy. Marsch ins Bad, Jessica, begleite ihn. Na sicher. Hey. Komm, Freddy, komm. Er soll sich ins Duschbecken stellen. Hörst du, was er sagt? Nun mach schon. Dreh die Dusche auf, Jessica. Ey, aber nicht kalt, ich hol mir den Tod. Da! Er holt sich den Tod, ich krieg mich nicht ein. Ich glaub das nicht. Der Kleine erkältet sich. Komm schon raus, wirst du heute nicht nass gemacht. Einmal treibst du es zu weit, Günther. Oder du, mein Schatz, oder du. Wie machst du das, die Pistole so schnell zur Hand zu haben? Wie lange brauchst du, bis du dein Kleid ausgezogen hast? Oh, ihr seid so bescheuert! Schau her, die Kimme ist abgefeilt. Da verhakt sich nichts im Gürtel oder im Hemd. Das Baby springt mir förmlich in die Hand rein. Total konsterniert. Mir bleibt die Spucke weg. Meine Verantwortung für die Kundschaft, für die Mitarbeiter. Die Kundschaft wird längst abgefertigt sein. Die Mitarbeiter, die schicken sie einfach bei Zeiten heim. Außer Herrn Krieger und mir und Ihnen wird niemand sich mehr hier drinnen aufhalten. Schauen Sie, die Bande arbeitet nach dem immer gleichen Schema. Am Freitagabend, wenn die Wochenendeinnahme zur Bank gebracht werden muss, lauern zwei oder drei Figuren vor dem rückwärtigen Eingang. Ja, wer informiert die Firmenleitung? Das macht unser Kriminaldirektor. Der ist spezialisiert auf heikle Verhandlungen. Sowas verlassen wir ihm. Ja, drum verdient er ja auch mehr als wir, nicht? Muss noch ein Löffel Essig rein. Nicht besser Zitrone? Na, Essig. Zitrone wäre gesünder, weißt du? Was schmeckt, ist auch gesund. Jessica, du bleibst heute Abend und die ganze Nacht hier bei meiner Mutter. Darf ich zu Hause Bescheid sagen? Sollst du sogar, aber telefonisch. Klar, wenn du meinst. Du verlässt die Wohnung nicht. Sie bleibt hier, Mutti. Sitze ich auf meinen Ohren? Ich verstehe Deutsch. Wenn du müde wirst, geh ins Bett wie sonst auch. In mein Bett. Klar. Sollte jemand kommen und nach mir fragen, aber damit ist kaum zu rechnen, dann bin ich bis eben bei dir im Bett gewesen. Logo. Wo bin ich die ganze Zeit, wenn ich nicht da bin? Bei mir in der Haia. Die Kabine hat sich. Richtig. Zwei Insassen erkennbar. Zwei Insassen. Richtig. Richtig. Ende und aus. Wir haben die Einnahmen in den Safe eingeschlossen. Es sind über 100.000 Mark. Frau Kollegin, Sie nehmen die Tasche mit den Ersatzbomben. Ja, zuerst, wenn Sie rauskommen, zuallererst, müssen Sie die Alarmanlage einschalten. Das ist wie ein Reflex. Man denkt kaum noch dran. Ja, wenn Sie okay. es unterlassen, merken die Kerle, dass etwas faul ist. Ja. Die Alarmanlage einschalten ist gecheckt, nicht wahr? Danke. So, nun hören Sie endlich mal auf zu zittern. Das wird schon schief gehen. Ich zittere um Sie beide, nicht um mich. Unbesetzter PKW auf 2 Uhr. Ja, ist erkannt. Ich schalte jetzt die Alarmanlage ein. Okay. Auf 3 Uhr 2 männliche Personen anscheinend maskiert. Dann wollen wir mal, was? Mhm. Boah, freue ich mich aufs Wochenende nach dem ganzen Stress ja, heute. Ja, lief gut, nicht? Überfall, Tasche her, oder ihr habt noch zu viel. Hey, ihr seid versichert, also macht keine Faxen. Nicht schießen, oh Gott, bitte nicht. Gib mir die schießen. Tasche, Mensch, gib mir die Tasche. Oh, ihr hört euch nicht von der Stelle, bis wir weg sind. Oh. Ihr dürft sagen, es war die berühmte Supermarktbande. Oh. Ich hatte wirklich Angst. Ich habe nicht nur so getan. Ja, für uns war es das dann schon. Jetzt sind die anderen dran. Kommen Sie, schauen wir uns mal den PKW an. Damit sind die gekommen. Ja, der wird gestohlen sein. Jetzt haben die den ersten Sperring erreicht. Ja, glauben die im Ernst, sie können sich den Weg freischießen? So ein Sonntag streckt nicht einfach die Hände in die Luft. Ja, aber an ihr Fluchtfahrzeug kommen sie nicht mehr ran. Moment mal, was ist denn das? Ist das ein Hubschrauber? Im Stadtgebiet ist doch Flugverbot. Ein, schnell! Was ist passiert? Sonnack hat auf dem Kanal ein Motorboot liegen. Ein Motorboot war das? Aber das wer? Es ist verschlossen. Ich weiß nicht, wie Sonnack es aufgekriegt hat. Wir müssen es ausbügeln. Steigen Sie ein! Wer ist da? Polizei! Aufmachen, sofort! Was wollen Sie? Wo ist Günter Sonnack? Mein Sohn liegt in seinem Bett. Was sonst? So früh geht er schlafen. Er hatte Kopfschmerzen. Ach, nee. Seine Freundin ist bei ihm. Was soll dieser Auftritt? Wir haben Sonntag nicht erwischt. Stehen Sie auf, kommen Sie. Wo ist er? Ich bin ins Präsidium. Ich möchte auch gerne wissen, wo er ist. Und schauen Sie mich nicht an wie ein Haufen Scheiße! An meinem Ende der Operation ging alles glatt. Das Motorboot haben wir, aber nicht die Täter. Die sind weg. Jetzt kommt die gute Nachricht. Es wurden im Verlauf der Operation 2 Schüsse auf uns abgegeben. Und als die Täter dann im Motorboot davonrauschten, haben sie die Waffe, aus der geschossen worden war, über Bord geworfen. Sie sank aber nicht, sondern landete auf einer Kiesbank. Und dort fand sie unser Team. Beinahe unmittelbar danach. Darf ich mal? Tut sich keinen Zwang an. 2 Patronen fehlen. Schöne Pistole. Wir brauchen nur noch nachzuweisen, dass sie Sonnack gehört. Tja, dann hole ich die englische Maid mal rein. Ja, Sie haben von unserem Malheur gehört? Sowas passiert leider. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Bitte konzentrieren Sie sich auf die Waffe, die vor Ihnen auf dem Tisch liegt. Fällt Ihnen dazu was ein? Der braune Holzschalengriff. 2 solche Pistolen haben wir von unserem letzten Auslandstrip mitgebracht. Sonnack und ich. Sie lagen im Werkzeugkasten unterm Sattel. Ich saß die ganze Zeit drauf. Ach, dann ist es ja klar. Eine bekam dann Freddy und eine behielt Sonnack. Er hat bei seiner Pistole die Kimme abgefeilt. Hier ist die Kimme noch dran. Ja, dann hat Freddy auf euch geschossen. Ja. Und Sonnack bestand darauf, dass er das belastende Beweisstück in den Fluss wirft. Selbst das hat Freddy vermasselt. Wo könnten die beiden sich aufhalten, englische Maid? Bestimmt trennen sie sich so bald wie möglich. Und wohin wendet Sonnack sich? Er hat Freunde im Ausland, wo die Pistolen herkommen. Die Grenzen sind zu. Nicht für Sonnack. Wie meinen Sie das? Erst will ich mich mal hinsetzen. Die Zöllner, die uns damals angeblich durchsuchen wollten, die gehören zur Bande. Jetzt bin ich sprachlos. Wissen Sie das oder vermuten Sie das? Das kann nicht anders sein. Für Sonnack war es ein Test. Er hat mich auf die Probe gestellt. Wie weit ich für ihn gehe, wenn der Härtefall da ist. Mir haben die 2 Heimchen in ihrer Uniform leid getan. Ich habe mit ihnen geschlafen, weil ich dachte, dann lässt sie Sonnack leben. Aber es war nicht der Härtefall. Die 2 waren mit dem Spiel. Aber damals, als der Eindruck frisch war, da fiel ihnen nichts auf. Ist doch nicht normal, auf so ein Angebot ohne weiteres einzugehen. Junge Männer sind schwache Wesen. Vor der Tür, bevor ich so weit war, haben sie sich über mich lustig gemacht. Ich hörte sie lachen. Die wussten genau, ich bin die Dumme. Ja, Frau Müller? Ja, du bitte, stellen Sie doch durch. Sobald Sonnack seinen Komplizen telefonisch Bescheid gibt, steht für ihn die Tür ins Ausland weit offen. Sie sollen im Stationsbereich 10 Stundenkilometer fahren, nicht 30. Tut mir leid. Pass haben Sie dabei? Impfzeugnis für den Hund auch? Alles in meiner Handtasche. Möchten Sie es sehen? Schon recht. Gute Fahrt. Bitte Ihre Fahrerlaubnis. Kein Problem. Wirst du beobachtet? Bitte rechts heranfahren zu einer Fahrzeugkontrolle. Ja, muss mir sowieso die Beine vertreten. Hände hoch, Sonnack! Keine Dummheiten! Sie sind umstellt! Halt! Stehen bleiben! Meine Mutter wäscht sich gerade die Haare. Ich sag ihr Bescheid. Danke, Ulf. Wer bist denn du? Du singst ja wunderbar. Geh spielen, Ulf! Es wird Sonnack nicht recht sein, dass du mit dem Kommissar allein bleibst. Wenn er es erfährt, hast du ein Problem. Wie soll Sonnack das erfahren? Er weiß doch immer alles. Hau ab, Marsch! Bei dem schönen Wetter im Zimmer zu hocken, das ist doch eine Sünde! Es wird kein Problem geben. Wir haben Sonnack verhaftet. So? Mein Haar ist noch nass. Haben Sie was dagegen, wenn ich mit dem Handtuch rubbel? Sie brauchen auf Sonnack keine Rücksicht mehr zu nehmen. Ist er tot? Nein. Aber er könnte sterben. Ich möchte es Ihnen erklären. Wir durften die Grenzstation nicht schließen. Er hätte sonst Verdacht geschöpft. Sie ist also offen gewesen. Als Sonnack dann zu schießen begann mit der Pistole ohne Kimme, da gerieten Unbeteiligte in Gefahr. Wir mussten das Feuer erwidern, natürlich gezielt. Aber was heißt schon zielen, wenn Blei fliegt und Menschen in Bewegung sind und Aufregung herrscht? Ich bin nicht seine Witwe. Es war eine schwarze Hochzeit, keine weiße. Ich brauche nicht Leid zu tun. Immerhin. Ihre Gefühle könnten gemischt sein. Der Albtraum ist vorbei. Ich hätte Verständnis dafür. Er hat mein Kind und meine Mutter bedroht. Ich habe mich gewehrt. Das ist alles. Nicht, dass Sie hinterher zusammenklappen. Anscheinend erwarten Sie das von mir. Mir ist nicht wohl, wenn Sie so verbissen sind. Möchten Sie Sonnack noch einmal sehen? Er verlangt nach Ihnen. Tut er das? Ich habe einen Wagen draußen. Soll ich Sie hinfahren? Nein, kein Thema. Schwarze Hochzeit, Kriminalhörspiel von Michael Molzner. Die Rollen und ihre Darsteller: Jessica, Caroline Schreiber, Kommissar Krieger, Steve Carrier, Günther Sonnack, Steffen Gräbner, Kommissarin Sabine Postel, Direktor Axel Siefer. In weiteren Rollen: Stefan Barmann, Boris Breuer, Heinrich Keupers, Carmen Eckhardt, Gerion Nussbaum, Frank Riede, Christa Strobel, Julius Schmiedel, Ingrid Schorm, Klaus Schweitzer und Anke Tegtmeier. Ton und Technik: Jürgen Glosemeier und Gabriele Neugroda. Regieassistenz: Jörg Schlüter. Regie: Burkhard Ax. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.